Gefährliches Geld. Ein Kriminalhörspiel von Edward Mason. Sie hören die letzte Folge, Die Operation. Was sagen Sie, Conway? Wie stehen wir da? Die Polizei auf unserer Seite, 3 Morde begangen von dem nicht zu fassenden Konrad Meister. Ich habe alle Vorteile, ohne dass der geringste Verdacht auf mir lastet. Was halten Sie davon? Ich will Ihnen sagen, was ich davon halte, Herr Dr. Wetsch. Hm? Ich denke, Sie sind komplett verrückt. Aha. Schade, schade, sehr schade. Was wollen Sie in der... Rühren Sie sich nicht von der Stelle, Conway. Aus dieser Entfernung ziehe ich nicht vorbei. Darüber sind Sie doch wohl im Klaren. Leider ja. Und jetzt den Umschlag, bitte, mit der Schlammprobe. Bedauere ich... Den Umschlag, wenn Sie nichts dagegen haben. Es tut mir leid. Verstehen Sie mich? Gut, dann roden, wie üblich. Ach, au! Endlich wird's wieder amüsant. Seine Innentasche. Ist der Umschlag da? Scheckbuch... Brieftasche? Nein, in dieser Tasche ist nichts. Ich könnte darauf schwören, dass Karl gesagt hat, in der Innentasche. Suche Mantel. Ich suche einstweilen die anderen Taschen durch. Ja, am Instrumententisch im Sprechzimmer liegt eine Spritze. Bring sie auch, sicher ist sicher. Im Mantel ist nichts. Dumm ist das, dumm. In diesen Taschen ist auch nichts. Er muss es dem Mädchen zugesteckt haben. Ist das die Spritze, die Sie wollten? Ja, das ist sie. Gib sie mir. Tja, nein, in seiner Hosentasche ist auch kein Umschlag. Das Mädchen muss ihn haben. Glauben Sie etwa, dass das Mädchen zur Polizei gegangen ist? Ich weiß nicht. Es war Wahnsinn, dass Sie sie überhaupt weggelassen haben. Mein Lieber, Carol kann es mit ihr schon aufnehmen. Wenn sie Carol nicht entkommt. Jetzt müssen Sie eigentlich bei Brady sein, dem Juwelier, von dem sie sprach. Vielleicht ist es besser, wir läuten dort an. Wozu? Das ist doch alles Unsinn, was Sie machen. Was soll das heißen? Oh, nichts, nichts. Ich dachte, du hast etwas gesagt. Ist mir auch nicht wichtig, aber wegen des Tones, in dem du das gesagt hast. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, Roden. Verstehst du? Ja, schon gut, schon gut. Sie wissen, ich halte zu Ihnen. Hoffentlich. Wie oft soll ich Ihnen das noch beweisen? Wollen wir anrufen? Na endlich. Ja. Ich dachte schon, wir kämen überhaupt nicht mehr an. Es nahm kein Ende. Es dauert vielleicht, bis man in die Stadt kommt. Eben. Dabei ist es gar keine Entfernung, aber diese Ampeln und nichts als rote Lichter. Ja. Zu Brady wollten Sie doch, nicht wahr? Ja, ich hab's gleich. Ja. Mhm. Wenn Sie so lange im Wagen warten wollen. Nein, ich werde mir die Schaufenster anschauen. Ich sehe für mein Leben gern Schmuck. So, naja, wie Sie wollen. Entschuldigen Sie mich einen Moment. Bitte, ja. Ich bin gleich wieder zurück, es wird nicht lang dauern. Ist gut, ja. Guten Tag. Ach, guten Tag, Frau Männer. Ja. Möchten Sie Herrn Brady sprechen? Nein, Annette, ich muss ganz dringend telefonieren. Bitte. Ja, aber gern. Durch die Türe. Das? Übrigens, Frau Männer, ja. Annette, eben ich habe gar keine Zeit. Tut mir furchtbar leid. 3. Notruf, welche Abteilung wollen Sie bitte? Polizei, bitte. Polizei, Überfallkommando. Kriminalinspektor James, sehr dringend, bitte. Inspektor James, ich verbinde. Ja, schnell, bitte. Guten Tag. Oh mein Gott. Ich bin Ihr befreundet. Mein Name ist Wetsch. Hallo. Ah, da sind Sie ja. Entschuldigen Sie bitte, falsch verbunden. Ich habe mich plötzlich so entsetzlich schwindelig und elend gefühlt. Deswegen bin ich reingekommen. Entschuldigen Sie, Sie sagten, Ihr Name ist Wetsch, nicht wahr? Ja. Ein Herr Dr. Wetsch war am Telefon und wollte Sie sprechen. Nun? Er sagte, wenn Sie mit Fräulein Menes vorbeikämen, sollten Sie ihn dringend anrufen. Mein Vater, was in aller Welt kann er wollen? Ja, am besten Sie rufen ihn gleich an, dann erfahren Sie es ja, nicht? Ja, bitte, Fräulein Wetsch. Kommen Sie, ich warte so lange im Laden. Ja, vielen Dank. Machen Sie die Tür zu, dann sind Sie ungestört. So, Annette, jetzt hören Sie genau zu, ja? Ja. Halten Sie sie auf und erzählen Sie ihr was, wenn sie herauskommt. Ja, wie? Seien Sie nett, es ist sehr wichtig. Aber warum denn? Wohin gehen Sie? Das ist doch ganz egal. Sagen Sie ihr, ich bin zu Brady hineingegangen. Zu Brady? Ach, nein, das ist schlecht. Sagen Sie, ich bin rasch mal nebenan gegangen. Ja, wohin denn? In die Apotheke, um Halswehpillen oder sowas zu holen. Sehen Sie zu, dass Sie mir nicht nachkommen. Nein, ich verstehe das alles gar nicht. Ich erkläre es Ihnen später. Aber Frau Manners, ich kann sowas nicht. Helfen Sie mir doch bitte. Es geht um einen Freund. Halt! Halt! Oh, bitte einen Augenblick noch. Lassen Sie mich noch mit. So, danke schön, oh Gott. Jetzt wäre beinahe was passiert. Können Sie nicht eine Minute warten? Die nächste kommt ja gleich nach. Ja, ich weiß. Tut mir schrecklich leid. Ich hab's so schrecklich eilig. Ich kann nicht mehr denken. Wohin? Ich muss zum Polizeipräsidium. Können Sie mit uns fahren, bitte? Ja, ich weiß. Muss ich da nicht nächste Station mit dem Bus weiterfahren, umsteigen? Ja, so geht es am besten. Ja. Noch jemand ohne Fahrscheine, bitte? Ja, natürlich, sie ist noch bei mir. Nein, wir sind sonst nirgendwo gewesen. Ja, schon recht, ja. Ja, ich habe verstanden. Natürlich nicht. Also bis dann. Oh, entschuldigen Sie, dass es so lange gedauert hat, aber... Hallo? Haben Sie nicht gesehen, wo Fräulein Manners hingegangen ist? Ja. Ist sie bei Mr. Brady? Nein, Fräulein Wetz. Sie sagte, sie macht einen Sprung nach nebenan, um Pillen gegen Halsweh... Was, Halsweh? Ja, so hat sie gesagt. Ach, eine bessere Lüge ist dir wohl im Augenblick nicht eingefallen. Was? Ach, verdammt. Ja, das ist alles, was ich weiß. Na, schon gut. Hallo, Pat. So warten Sie doch. Oh Gott. Habe ich Sie also doch endlich erwischt. Hallo. Eilig, Liebste. Ja, sehr. Das war aber nicht nett von Ihnen, mich so im Stich zu lassen. Ach, tut mir leid, mir ist eine äußerst dringende Verabredung eingefallen. Mhm. Wissen Sie, ich hatte sie ganz vergessen. Ja, wieso wohl? Ja, aber wissen Sie, es ist nämlich so, für ich wie hab, dumm halten hab, Sie uns denn? Was? Sie haben Glück, dass ich Sie noch erwischt habe. Oder genauer, Ihr geliebter David hat Glück. David? Was meinen Sie? Wieso denn? Wenn mein Vater erfahren hätte, dass Sie James den Umschlag gegeben hätten, würde Was? Das eine Operation sehr ungünstig beeinflussen, die mein Vater eben vornimmt. Eine Operation? Ja, an David. Wieso? Der Arme leidet nämlich an seltsamen Wahnvorstellungen. Ja, das er bildet sich ein, Vater Roden und ich wären Verbrecher. Und darum hat sich Vater zu einer Operation entschlossen. Ja, wieso oh, das sie wird bestimmt gut nicht, ausgehen, nicht einfach, wenn Vater nicht nervös wird. Nicht nervös wird, um Himmels Willen, wie... Was meinen Sie eigentlich? Oh, ruhig, das ist ja alles halb so schlimm. Vater würde ja nur nervös, wenn er erfährt, dass James den Umschlag bekommen hat. Und den bekommt er doch nun nicht, oder? Ach, das ist doch alles nicht wahr. Ich werde Sie können natürlich machen, was Sie wollen. Schade nur. Diese Gehirnoperationen sind gefährlich. Sehr gefährlich. Nein. Da kann, wenn der Arzt nur den kleinsten Fehler macht, Fürchterliches entstehen. Sie wollen ihn umbringen. Ich meine gar nicht den Tod des Patienten. Oh, da kommt ja James. Herr Inspektor. Jetzt können Sie ihm den Umschlag geben. Wenn Sie wollen. Hallo, meine Damen. Wollten Sie mich besuchen? Nein, nicht ich nicht, Herr Inspektor. Sie, Pat? So? Nein, wir sind nur rein zufällig hier vorbeigekommen. Ja, wo fehlt's denn, Pat? Sie schauen hier so blass aus. Was? Fühlen Sie sich nicht wohl? Oh nein, danke, mir geht's ganz gut. Sie ist so? Ein wenig in Sorge, weil David plötzlich geschäftlich nach Frankreich fliegen musste. Ich Aha. habe gesagt, sie soll auch hin. Ich denke, das wird sie tun. So, nach Frankreich, David, so plötzlich? Ja, Paris. Ach, der hatte ein Glück. Stimmt doch nicht, wahr, Pat? Was? Ja, natürlich. Das ist ja gut. Das bedeutet, dass ich in Ruhe meiner Arbeit nachgehen kann. Ich an Ihrer Stelle würde hinter ihm her sein. Man kann nie wissen. Paris, das ist eine lockere Stadt. Ja. Sagen Sie ihm Grüße, wenn Sie ihn sehen. Und Danke. Sagen Sie ihm auch, er soll sehen, dass er es nicht mit der Polizei zu tun bekommt. Dort drüben sind Sie vielleicht nicht so nachsichtig wie hier. Ja. Sagen Sie, fühlen Sie sich denn wirklich gut, Pat? Sie sehen ganz elend aus. Ich werde Sie heimbringen. Ach, das ist recht. Ich könnte Sie nicht in besseren Händen lassen als in denen deiner Doktorstochter. Ja. Da bin ich sicher. Alles Gute, Pat. Wiedersehen, Herr Inspektor. Wiedersehen. Sie ist in guten Händen, wie Sie sagen. Keine Sorge. Was haben Sie mit David gemacht? Nun, ich glaube, wir werden jetzt zu meinem Vater heimfahren, dann werden wir es ja sehen, nicht? Das heißt, nachdem Sie mir den Umschlag gegeben haben, den muss ich jetzt haben. Hier. Danke Ihnen. So, das wär's. Jetzt zuerst in Ihre Wohnung Koffer packen, damit die Geschichte mit Ihrem Flug nach Paris ein Gesicht bekommt. So, das genügt wohl. Wenn wir hinausgehen, sagen Sie zum Portier, dass Sie verreisen, um sich mit Conway auf Geschäftsreise Genug. In Paris zu treffen. Reden Sie sich den Mund nicht weiter, Franzig. Also gehen wir. Oh, entschuldigen Sie. Schon gut, glaube ich. Ich nehme das Gespräch ab. Und Sie verhalten sich ruhig. Hallo? Hallo, sind Sie's, Pat? Hier ist nochmal Inspektor James. Nein, Herr Inspektor, hier ist Carol Wedge. Pat ist nicht am Apparat. Hören Sie zu, Miss Wedge. Ist Pat wohl? Sie sah mir so richtig durchgedreht aus. Ja, das ist genau meine Meinung, Herr Inspektor. Ich habe versucht, sie ins Bett zu stecken, aber sie will durchaus packen, um das nächste Flugzeug zu erreichen. Kann ich Sie kurz mal sprechen? Nein, sie ist gerade rasch weggegangen, in die Apotheke, um Halswehpillen zu holen. Ja. Ich mache eben ihr Gepäck fertig. Versuchen Sie doch, sie von der Idee abzubringen, zu verreisen. David möchte sicher nicht, dass sie nach Frankreich rüberkommt, wenn sie sich so schlecht fühlt. Oh, da brauchen Sie sich wohl nicht zu sorgen. Sonst was, Inspektor? Nee, sonst gibt's recht wenig Neues zu berichten zurzeit. Leider. Wir werden Leute schicken, damit sie das Haus ihres Vaters heute Nacht im Auge behalten. Gut, ich werde es ihm sagen. Vielen Dank, Herr Inspektor. Also dann, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Fräulein Fetch, und kümmern Sie sich um die kleine Pets. Sie ist ein gutherziges Kind. Ich möchte nicht, dass sie Kummer hat. Gut, auf Wiedersehen, Herr Inspektor. Wiedersehen. Ich werde mich um dich kümmern, Liebling, und sehen, dass du nicht in Schwierigkeiten kommst, weil du ein so gutes Kind bist. Oh Gott, wie rührend. Also los, komm. Na endlich. Sie meinen ihr Kerl. Ach, da ist er. Sie hat alles getan, um abzuhauen. Was mit dem Umschlag? Zerrissen und verstreut. Gott sei Dank. Gerade noch außerhalb des Präsidiums. Sie rannte davon, während du mit mir telefoniertest. Hab sie gerade noch erwischt. Wo ist David? Was haben Sie ihm angetan? Noch nichts. Also nicht sehr viel. Was soll das heißen? Was soll der Koffer? Wir waren beim Inspektor. Was? Nein. Es ist ganz in Ordnung. Sie hat gar nichts gesagt. Sie sah nur ein bisschen verwirrt rein. Aber das habe ich damit erklärt, dass sie sich sorgt, weil David plötzlich nach Paris fliegen musste. Paris mit dem Flugzeug? Na. Hoffentlich hast du uns da nichts eingebracht. Luftreisen kann man leicht nachkontrollieren. Also wollen Sie mir jetzt endlich sagen, was Sie David angetan haben und was hier vor sich geht? Ruhig, halt doch den Mund. Roden, steck sie doch hinein zu dem anderen. Was? Ja. Fällt mir auf die Nerven. Ja, kommen Sie. Also, Carol, was soll alle Unsinn mit Paris? Was hast du gesagt? Ich muss es ganz genau wissen. Bitte, hier. Dein Freund ist schon drin. Oh. Und du wirst dich sicher freuen, dass noch so ein kleiner Spielgefährte da ist. David. David. Wach auf. David, bitte. Ja, was ist denn? Was? Wer ist denn da? Was war das? Was wollen Sie denn? Wer sind Sie? Wer sind Sie, wenn wir schon fragen wollen? Haben Sie es gebracht? Das Rauschgift? Was? Ich heiße Pat Manners. Haben Sie das Rauschgift mit? Nein! Ich bin Gefangene hier. David, du musst aufwachen. Ach, vergebliche Mühe. Er wird nicht aufwachen. Was? Sie wollen doch nicht sagen, er ist tot? Nein. Leute, die tot sind, atmen meistens nicht. Atmet ja, aber ich nehme an, er ist vollgepumpt mit einem von den verdammten Rauschgiften von Wetsch. Er wird aufwachen, wenn es soweit ist. Es ist doch nicht gut, wenn man ihn schüttelt, nicht doch? David, ja, hätten Sie ihm denn nicht helfen können, irgendetwas für ihn tun? Kaum, auch wenn ich zu ihm hin könnte. Was soll das heißen? Ich bin angekettet. Was? Ein recht lustiger Scherz von Dr. Wetsch. Mein Gott, wer sind Sie eigentlich? Konrad Meister. Sie also sind Konrad Meister. Ja, sozusagen das, was von mir übrig ist. Ja, aber wie sind Sie denn hierher gekommen? Wo sind wir denn? Ach, erkennen Sie es nicht? Oder haben Sie noch nie sowas gesehen? Das hier, mein liebes junges Fräulein, ist das, was unter dem Namen Gummizelle bekannt ist. Oh. Gemütlich, nicht wahr? David! David! Bitte! Du musst aufwachen. Aufwachen! David, bitte! Ich hab's ja gesagt, es hat doch keinen Sinn. Es muss ihn haben. David, du, hörst du mich? Hörst du mich? Lassen Sie das. Da, er hat geantwortet. David, ich bin's. David, mach doch die Augen auf. Geht ja nicht. Jemand hält sie mir zu. Er versteht mich. David, du! Warum schreien Sie denn so? David, mach doch die Augen auf. Es geht. Ganz bestimmt. Geht. Ganz bestimmt. Versuch's, komm. Tatsächlich. Was ist denn passiert? Man hat dir Rauschgift gegeben oder sowas. Wer sind Sie? Aber David, ich bin doch Pat. Deine Pat, David. So, ja. Hallo. Oh, David, du, wie geht's dir? Furchtbar. In meinem Kopf sind lauter Ameisen. Ameisen auf Nagelschuhen. Ach, das Gefühl kenne ich aus Erfahrung. Sie haben auch Rauschgift bekommen, ja? Wer ist denn das? Das ist Meister. Meister? Ah, der Oberfälscher? Ach, ich kann mir schon denken, dass Sie und die anderen Leute diesen Eindruck tatsächlich haben. Ich könnte aber alles genau erklären, nur bräuchte ich dazu eine Spritze. Verdammt, wo bleibt sie nur heute? Nicht so schnell, Lenny. Ganz langsam, ja. Wort für Wort. Zunächst einmal, wo sind wir? Bei Dr. Wetsch im Sanatorium. In einer Gummizelle. Ach ja, jetzt weiß ich's wieder. Ich war bei Wetsch und dann, aber du warst nicht dabei, nein. Patty. Ich habe dich doch zu Inspektor James geschickt. Ja, allerdings. Und hast du ihn nicht erwischt? Nein, deine kleine Freundin Carol war schuld. Sie ist mir nicht von der Pelle gegangen und hat mir gesagt, wenn ich Inspektor James irgendetwas erzählen würde, dann würde an dir von Dr. Wetsch eine Operation vorgenommen werden. Eine Gehirnoperation. Du hättest es drauf ankommen lassen sollen. Was? Oh nein, David, das hätte ich nicht fertig gebracht. Warum nicht? Sie wollten sicher nur blöffen. Oh, mit solchen Sachen blöfft Dr. Wetsch nicht. Wie kommen Sie überhaupt da herein, Meister? Wetsch hat uns erzählt, dass Sie der Anführer der Geldfälscherbande sind. Aber Sie schauen mir nicht danach aus, als ob Sie überhaupt jemand oder irgendetwas anführen könnten, genauso wenig wie ich im Augenblick. Ein gewisser Major Reit ist der Anführer. War es. Was soll das heißen? Ja, so viel der Polizei bekannt ist, haben Sie ihn umgebracht. Ich? Wie sollte ich? Ich war ja hier eingesperrt. Ja, nach Ansicht der Polizei haben Sie auch Greenberg und den noch reizenderen Joe umgebracht. Reit? Joe? Greenberg? Ja. Alle umgebracht? Von mir? Von Ihnen. Dem Anschein, ne? Wir vermuten allerdings, dass Sie Greenberg und Joe nicht umgebracht haben. Ich weiß inzwischen, dass es nicht so war, Pat. Was? Wetsch hat sie umgebracht. Er hat es zugegeben. Du hast ihn also zum Sprechen gebracht? Genau genommen war es nicht so schwer. Er war direkt stolz auf seine Taten. Ach, er ist verrückt. Er gehört in die Gummizelle. Ich glaube, da haben Sie recht. Er hat mich kaputt gemacht. Er hat mich auf das Rauschgift gebracht, bis ich nicht mehr davon loskam. Ich ging für einen besonderen Auftrag, ganz harmlos natürlich, aufs Land, um für Major Reit zu arbeiten. Kurz darauf bin ich darauf gekommen, was für eine Art von Arbeit er verlangt. Fälschung. Ich konnte nichts dagegen machen. Es ging um Geld oder Leben. Ich brauchte ständig meine Spritzen, um halbwegs leben zu können. Und Wetsch brauchte Geld, um sich über Wasser zu halten. Als Major Reit zu ihm kam, um die Ampullen zu holen, merkte er, dass die Scheine gefälscht waren und machte einen Kuhhandel mit Reit. Oh Gott. Wetsch lieferte weiter das Rauschgift. Und Reit druckte die Banknoten nach meinen Stichen. Greenberg hatte den Vertrieb und der arme alte Joe war Mädchen für alles. Aber wenn Sie es nicht waren, der Major Reit umgebracht hat und Carol entführt hat und bei Greenberg eingesperrt, wer hat es dann getan? Wetsch natürlich. Er hat diese Entführung nur inszeniert, um die Geschichte spannender zu machen. Ich hab's gleich gesagt, da war etwas faul an der Sache. Ja, wie es zu spät war. Ich glaube überhaupt, Greenberg hat gar nicht gewusst, dass man da mal seine Wohnung benutzt hat. Wie kommst du denn darauf? Erinnerst du dich noch an das Schild? Unten an der Türe. Komme erst Donnerstag zurück. Stimmt. Freilich, dann hat Wetsch also... Die Gelegenheit benutzt, Greenberg in Verdacht zu bringen. Er wusste damals schon, dass er ihn beseitigen würde. Bestimmt. Ja, Wetsch versteht es großartig, anderen in Verdacht zu bringen. Ach, es ist alles zum Kotzen. Um Himmels Willen, was ist denn das? Er ist richtig angekettet, David. Ist das nicht entsetzlich? Aber warum denn? Ja, weil sie sich vor mir fürchten. Übrigens, ich habe schon an der Befestigung in der Mauer etwas herumgearbeitet. Wenn wir jetzt drei fest anreißen... Ja, ich fühle mich zwar im Moment nicht gerade so stark wie Samson, aber wir wollen es probieren. Ne? Probieren wir's. Also, noch ein kurzer, scharfer Ruck. Eins, zwei und fest. Drei. Na, das hätten wir. Jetzt brauchen wir nur noch zu schauen, dass wir herauskommen. Das wäre aber höchst unklug, mein lieber Conway. Was passiert, Doktor? Die haben meisterlos gemacht. Wenn Sie unsere Unterhaltung während der letzten 5 Minuten jetzt gehört haben, dann werden Sie wohl einsehen, dass wir Beweis genug haben, dass es für Sie 3-mal zum Aufhängen reicht. 2-mal, Conway. Wir wollen genau sein. Aber wie dem auch sei, Ronan und ich haben einen heiligen Respekt vor Meister. Besonders, wenn es auf die Zeit hingeht, wo er seine Spritze braucht. Ich weiß nicht, ob es gut war, die Ketten loszumachen. Geben Sie mir die Spritze, Doktor. Ich werde Sie bestimmt nicht verraten, Herr Doktor. Niemals, niemals. Was Sie auch getan haben und wem auch. Denn wenn ich Sie verraten würde, wie bekäme ich dann meine Spritze? Ja, ja, wenn Sie es nur einsehen. Es wird Sie vielleicht interessieren, Meister, dass Sie es Ihren beiden Kameraden da zu verdanken haben. Was? Dass Sie ohne Ihre Spritzen sind. Diesen beiden wirklich? Ja, eine Lüge. Gegenteil. Wenn Sie unsere beiden jungen Freunde nicht eingemischt hätten, Ich wäre nur zu glücklich gewesen, Ihre Behandlung fortsetzen zu können, mein lieber Meister. Aber so, nun, es schaut ganz danach aus, als ob ich mit dem Spritzen ganz aufhören müsste. Das können Sie nicht, das können Sie nicht tun. Nein, bitte. Schlimm, schlimm, bitte. Ich weiß, es wird noch schlimmer. Aber überlegen Sie auch, wer schuld ist an Ihren Leiden. Conway und dieses Frau Manners. Wenn die jetzt aus dem Weg wären, würde alles flott weitergehen, nicht wahr? Und du könntest so viel Spritzen haben, wie du magst. Ist das nicht ein Angebot, Meister? Das wäre doch wirklich zu überlegen, mein Lieber. Also, lassen Sie sich das mal durch den Kopf gehen. Hätten Sie mich doch gleich umgebracht und dem allen ein Ende gemacht. Wozu mich in diesem Zustand am Leben halten? Aber wie sollten wir daran denken, Ihnen das Leben zu nehmen? Nach Ihrem Erfolg mit den Banknoten? Wer weiß, zu welchen Höhen Sie noch streben. Schuldverschreibung, ausländische Zahlungsmittel, eine ganze Serie von Papieren, die auf der Börse gehandelt werden. Bei Ihrer Begabung keine Kleinigkeit. Ja. Kennen Sie wirklich? Bisher habe ich nicht gewusst, dass Wahnsinn ansteckend ist, wie Masern. Aber Sie haben es wohl von Ihrem Patienten erwischt, Doktor. Mein lieber Conway, offenbar haben Sie nie wirklich einen Wahnsinn gesehen. Aber bald werden Sie wunderbare Gelegenheit haben, ihn ganz von der Nähe zu studieren. Ich hoffe, Sie finden das Studium aufschlussreich. Herr Doktor Witsch! Sie wissen, ich halte zu Ihnen. Gehen Sie nicht weg, ehe Sie mir eine Spritze gegeben haben. Ich flehe Sie an. Ich kann es nicht aushalten. Halt! Halt! Wissen Sie, es war falsch von Ihnen, dass Sie sich da eingemischt haben. Der Doktor hat gesagt, wenn Sie nicht gewesen wären, hätte ich jetzt meine Spritzen. Stimmt das? David, ich fürchte mich. Schau seinem Gesicht an. Moment, hören Sie zu, Meister. Nehmen Sie sich zusammen. Wenn wir hier mal raus sind, dann werden wir uns darum kümmern, dass Sie Ihre Ampullen bekommen, aber auf Rezept, bis Sie geheilt sind. Aber dazu müssen wir erst einen Plan machen, wie wir es anstellen, herauszukommen. Das ist das Wichtigste. Ich will gar nicht daraus. Wenn ich hier weggehe, bekomme ich ja keine Spritzen mehr. Das ist doch klar. Nein, das ist nicht klar. Wir hier werden Sie keine bekommen. Meister, wir möchten Ihnen ja helfen. Glauben Sie uns doch wirklich. Ich werde hier ruhig sitzen bleiben und das alles bedenken. Irgendeine Lösung muss es geben. Ja, bestimmt. Wenn ich sie gefunden habe, werde ich es Ihnen sagen. Ja. Danke sehr. Komm, Pat. Wir wollen sehen, wie wir da rauskommen. Kann ich dir gleich sagen. Überhaupt nicht mehr. Ein Trost, dass Inspektor James Polizeischutz für Dr. Wetsch anberaumt hat. Heute Abend werden sie hier sein. Wenn wir es zustande bringen, dann noch am Leben zu sein. Herein. Tag, Herr Speck. Ja, was ist denn? Entschuldigen Sie, Herr Speck. Ach, Sergeant. Sind die Leute eingesetzt, um das Haus von Dr. Fetch zu überwachen? Ja, sie werden ungefähr um 6 Uhr da sein. Gut. Haben Sie nochmals versucht, zu Miss Manners in die Wohnung zu kommen? Ja, da macht niemand auf. Aber ich habe mit dem Portier gesprochen. Er sagt, sie ist mit einer anderen Dame weggegangen und ihre Koffer waren schon gepackt für Paris. Wahrscheinlich, um sich mit Mr. Conway zu treffen. Ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. David hat zu mir kein Wort von Paris gesagt. Vielleicht meint er ist Konrad Meister auf die Spur gekommen, Herr Inspektor. Und er ist hinüber, um ihn auf eigene Faust zu verhaften. Sie wissen doch, wie er ist. Ja, das weiß ich und darum mache ich mir Gedanken. So wie ihn Dr. Wetsch schildert, ist er nämlich nicht. Er mag von der Polizei halten, was er will, aber er schimpft nicht Dritten gegenüber auf uns. Ja, dazu kenne ich ihn zu genau. Das stimmt. Hier bei mir, ja, da lassen Sie kein gutes Haar an unseren Methoden. Das finde ich auch wieder schön. Mit Conway und Fräulein Manners können wir so schön streiten. Da haben Sie recht. Da stimmt was nicht. Aber vielleicht war diese Bemerkung Dr. Wetsch gegenüber nur so hingeredet und Wetsch hat es dann ernst genommen. Glaube ich nicht. Na, Wetsch ist auch wiederum nicht der Typ, der Geschwätz weitererzählt. Ja. Nein, das war Methode, dass er uns das erzählt hat. Ach, wissen Sie eigentlich schon das Ergebnis der Untersuchung bei Greenberg? Nein, mir sagt ja kein Mensch was. Geht mich auch nichts an, nicht? Ist ja nur mein Fall. Der junge Johnson hat die Schriftstücke von Greenberg etwas durchgesehen. Ja, ich weiß. Ich habe ihm ja den Auftrag gegeben. Und weiter? Greenberg hat Dr. Wetsch 4.000 Pfund geliehen. Und den Unterlagen nach, die wir gefunden haben, ist das Geld nicht zurückbezahlt worden. Greenberg hat Wetsch Geld geliehen? Ja. Ist das sicher? Ganz sicher, Inspektor. Greenberg hat nämlich eine Aufstellung von Anweisungen für seine Bank hinterlassen, für den Fall, dass ihm etwas passieren sollte. Hm. Und darin war eine Erklärung, dass sein Safe ein Geheimfach hat. Ja. Und da drin waren also die Belege über das Geld, das er Wetsch geliehen hat, ja? Ja, Herr Inspektor. Das ist mir irgendwie dumm vorgekommen. Ja, mir kommt das auch irgendwie dumm vor. Sehr dumm. Sergeant, schauen Sie, dass die Firma des jungen Conway einen Apparat bekommt und fragen Sie, weswegen er nach Paris musste. Ja. Fragen Sie an den Flughäfen nach, mit welcher Maschine er geflogen ist, wenn überhaupt. Ja, sofort, Herr Inspektor. Und dann sofort meinen Wagen. Ich muss zur Wohnung von Fräulein Manners. Dorthin können Sie danach kommen. Ach, Sie meinen doch nicht, dass was nicht stimmt irgendwo, Herr Inspektor? Nein, ich denke eher, dass plötzlich alles großartig stimmt. Ich möchte nur wissen, wie der verdammte Conway da draufgekommen ist. Und ich sage euch, ihr wird lieber mit uns gemeinsame Sache machen. Nicht Conway. Wenn Sie mich danach fragen, es gibt nur ein Mittel, sein Maul geschlossen zu halten. Und das ist, dass wir es selbst ihm schließen. Ach. Natürlich, Roden hat ganz recht, Karl. Und vorausgesetzt, Conway wäre einverstanden, sich mit uns zusammenzutun, das Mädchen müsste doch verschwinden. Ihr würde ich nicht nachtrauen, aber Conway... Ja, wenn man wüsste. Also ich könnte Conway... als Versuchskaninchen rauchen. Meinen Sie da operieren? Natürlich. Wie Sie das mit der Krankenpflegerin gemacht haben? Ja, wäre ein großartiges Objekt. Mhm. Krankenschwester ist allerdings gestorben. Ja, damit muss man immer rechnen. Die Operation ist äußerst gefährlich. Aber was für ein Triumph, Kerl. Ja. Wenn man Conway so operieren könnte, dass er nach ebenso gut aussehen würde und in jeder Beziehung ebenso charmant wäre... aber überhaupt kein Gedächtnis mehr hätte. Das ist doch unmöglich. Wenn Vater sagt, die Operation ist möglich, dann ist sie es. Verzeihung. Dank dir, Karl, ich danke dir. Roden vergisst sich gelegentlich. Die Operation ist gefährlich, wie alle Gehirnoperationen. Ich glaube, dass im ganzen Land keine drei Chirurgen sind, die sie machen können. Sie sind ja gar kein Chirurg. Roden! Unterstehen Sie sich nicht, mir noch einmal sowas zu sagen. Sonst werde ich mal die Operation an Ihnen machen, und zwar ohne Narkose. Wo wollen Sie hin? Nachsehen, bis Sie mit Meister zurechtkommen. Wir haben uns verstanden, Roden, ja? Will nichts mehr davon hören. Allerdings, aber eines möchte ich Ihnen auch sagen. Wenn Sie mich nochmals ins Gesicht schlagen, dann passiert was. Kerl, manchmal frage ich mich, ob Roden für unser Wohlbefinden so wichtig ist, wie wir uns immer einbilden. Mhm. Wir müssen einmal darüber reden. Ja, es gibt nichts Lästigeres, als wenn Dienstboten Ideen haben. Ja, aber um auf David Conway zurückzukommen. David, lass es doch sein. Es hat doch keinen Sinn. Wir würden doch nie durch die Ziegelmauer kommen, selbst wenn wir die Auspolsterung durchstoßen könnten. So habe ich wenigstens was zu tun. Ich kann nicht so da sitzen und ins Leere starren wie der Meister. Ach, was wird mit uns geschehen? Ich habe keine Ahnung. Aber ich will es noch gar nicht wissen, aber eines sage ich dir, Pat. Wenn wir hier heil herauskommen und ich später jemals wieder versuche, einen Kriminalfall zu klären, dann darfst du mich sofort in eine solche Gummizelle wie hier bringen lassen. Wirklich, Pat. Wie lieb, wenn nur deine Einsichten nicht immer zu spät kämen. Ich habe dir von Anfang an gesagt, lass die Finger davon. Ja, ich weiß, das hilft jetzt gar nicht. Verdammt, ich muss schon raus, weil heute Abend die entscheidenden Endpartien im Billardwettkampf sind. Wenn das dein ganzer Grund ist, du, ich fürchte, dein Geist hat doch schon etwas gelitten. Mein Gott. Ich fürchte auch, aber ich... Oh, was ist denn das? Meister, was wollen Sie denn? Ach, bleiben Sie doch, wo Sie waren. Sie können uns doch nicht helfen. Bleiben Sie doch. Verstehen Sie, Mr. Conway, das ist nicht persönlich gemeint, all das. Was denn? Was alles? Alles, was ich jetzt vielleicht tue. Persönlich habe ich nichts gegen Sie. Ja, wir haben ja auch nichts gegen Sie. Aber jetzt mit... David! David, pass auf! Du, lass ihn in Ruhe! Lass ihn in Ruhe, du Narr! Reg dich lass nicht auf! Lass die Hände von seinem Hals los! Du, reg dich nicht auf, du verdammte Hexe! Das darfst du nicht tun! Ich... Ach. Verdammte Hexe! Danke, danke. Das ist ja tobsüchtig. Pass auf auf ihn! Du! Was brauchen Sie sich einzumischen? So, jetzt kommst du dran! Nein, jetzt ist die Reihe an dir, Meister! Vorhin haben Sie mich überrascht, aber jetzt... wo Sie Pat geschlagen haben. Jetzt können Sie was erleben. Ich muss meine Spritze haben. Sofort. Du wirst bald keine Spritze mehr brauchen. Ach, du. Aber jetzt. Aber jetzt. Ah, meine Spritze. Komm. Liebes, Pat. Wie geht's dir? Danke, danke, David. Geht schon wieder. Ausgerechnet jetzt kommen die. Gut gemacht, David. Wir haben alles durch das Guckloch gesehen. Sonst hat man 4 Wärter gebraucht, um Meister zu beruhigen, wenn er so weit war. Und Sie haben es im Alleingang geschafft. Respekt, Respekt. Danke für die ehrenvolle Anerkennung. Wenn Sie bei mir eine Stelle als Wärter haben wollen, Conway, ich engagiere Sie gern, ich zahle höchsten Tarif. Ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Aber vielleicht lassen Sie mich vorher heim, um einen Füllhalter zu holen, zum Vertrag unterschreiben. Freut mich, dass Sie so gut in Stimmung sind, David. Ein Patient, der vor der Operation gut gelaunt ist, hat weit mehr Chancen als ein Hypochonder. Von was für einer Operation reden Sie denn? Oh, nichts Schlimmes, David. Vater möchte gern, dass du künftig bei uns mitmachst. Aber das ist doch eine Zumutung. Dass du bei uns mitmachst, habe ich gesagt. Aber da müsste Vater vor, sozusagen zu unserer und deiner Sicherheit, gewisse Korrekturen an deinem Gedächtnis vornehmen. Korrekturen an meinem Gedächtnis? Ja, ja. Aber ich denke doch... Und was haben Sie bei mir für Korrekturen vor? Keine. Tut mir leid, für Sie haben wir keine freie Stelle. Aber ist doch alles Wahnsinn! Du wirst Pat bestimmt nachher nicht vermissen. Du wirst dich sowieso an gar nichts mehr erinnern. Außerdem, ich bin dann ja auch noch da, oder? Fällt mir gar nicht ein, auf so einen Unsinn reinzufallen. Bleiben Sie weg, oder ich... Roden, bitte erledigen das. Aber David, sei vorsichtig. Kommen Sie mit mir, Mr. Conway. Nein! Weg mit deinem Dreck! Ich möchte Ihnen nicht wehtun! Lass ihn! Jetzt genug, Roden, genug. Bring ihn in den Operationsraum. Nun, Karl, mein Liebling. Das sieht ja alles recht vielversprechend aus. Meine Theorien in Bezug auf die Grundzellengewebe des Gehirns mögen von der gesamten Ärzteschaft als irrig angesehen werden. Aber eine erfolgreiche Operation kann viele dumme Kritiken widerlegen. Jetzt denken Sie einmal scharf nach, lieber Mann, ganz scharf. Ja? Sie sagen, Fräulein Menners sei hierher gekommen und hat blass ausgesehen. Sie war mit einer anderen Dame zusammen, nämlich mit Fräulein Wetsch. Von ihrem Namen habe ich nichts gesagt. Also, sie ist zweimal an Ihnen vorübergegangen. Einmal, als sie um Halswehpastillen ging und einmal, als sie mit ihrem Koffer wegging und Ihnen sagte, dass sie nach Paris reisen wollte. Nein, nur einmal. Sie kam mit dieser Dame herein und auch wieder mit ihr heraus. Mehr weiß ich nicht. Und Sie sind überhaupt nicht weggegangen hier? Nicht, solange Miss Menners oben war. Hätte sie auf einem anderen Weg runterkommen können? Nein. Höchstens über die Feuerleiter. Ach Blödsinn, über die Feuerleiter ist sie sicher nicht. Das bedeutet, dass Pat mit Carol im selben Zimmer war, als ich telefonierte, dass sie sich aber nicht traute, sich bemerkbar zu machen. Das geht alles ganz schön auf, danke. Was soll da aufgehen? Nicht wichtig, für Sie wenigstens. Tag, Herr Inspektor. Ah, Sergeant, was gibt's Neues? In der Firma Conway schwört man, dass er nicht in Paris ist. Es ist auch kein Flug für ihn gebucht worden. Tja. Und so, wie es in seiner Wohnung aussieht, hat er sicher nicht gepackt, um nach Paris oder sonst wohin zu reisen. Ja. All seine Koffer sind im Abstellraum und dem Staub nach, der drauf liegt, sind sie seit Wochen nicht angerührt worden. Ja, was aber noch wichtiger ist, sein Vater sagt, Conway spielt heute Abend im Club in einem Billardwettkampf. Na, er hat noch diesen Morgen am Telefon davon gesprochen. Ruf sofort zum Präsidium durch. Ich brauche zwei Wagen. Wohin, sofort. Wohin, Herr Inspektor? Zum Polizeischutz für Dr. Wetsch, den wir ihm versprochen haben. Puls ganz regelmäßig. Ich bin bereit, Vater, du auch? Er atmet ziemlich schwer. Kümmer du dich um die Narkose, Carol. Ja, ich kümmere mich schon, es geht ihm gut. Nun, Fräulein Menners, wie gefällt Ihnen Ihr Freund jetzt? Ihr seid Unmenschen, alle beide. Oh, es ist alles in Ordnung, meine Liebe, nur sein Kopf wurde rasiert. Das muss sein, vor einer Gehirnoperation ist doch klar. Und tun Sie mit mir, was Sie wollen, aber machen Sie doch keinen Narren aus David. Aber Sie missverstehen bitte den Zweck der Operation, mein liebes, gnädiges Fräulein. Das ist keineswegs beabsichtigt. Oh, bitte haben Sie denn keinen Funken von Verstand oder Barmherzigkeit. Carol, ich bitte Sie, Sie müssten doch... Ich habe Sie nie sehr gemocht, Fräulein Menners. Wenn ich ehrlich sein soll, ich kann mir gar nicht vorstellen, was ein Mann wie David an Ihnen findet. Ach, das ist doch jetzt egal, Carol. Sie lieben doch David. Möchten Sie ihn denn für immer entstellen? Seien Sie jetzt endlich ruhig. Ich bitte Sie. Die Instrumente, Carol, den Bohrer. Ich weiß nicht, ob ich allein zurechtkomme. Fräulein Menners, kommen Sie doch mal her. Nein, nein, lassen Sie mich raus. Sie sind ja keine Menschen! Sie sind ja Tiere! Na. Ist der Doktor da? Herr Inspektor, der ist jetzt nicht zu sprechen. Er operiert gerade. Da rein werde ich doch noch dürfen. Kommen Sie, Bolton. Aber und ich die sage anderen. Ihnen doch... Ich sage Ihnen, Sie sollen ruhig sein. Hallo, Pat? Pat? David? Verdammt, ja. Herr Inspektor. Hilfe! Ruhe! Oder es ist aus mit David, verflucht nochmal. Was machen wir denn jetzt Moment, nur? Ruhe! Man hört nichts. Inspektor! Legt der Männer seine Operationsmaske an. Nein, nicht! Wir operieren hier weiter. Nicht mit Falls der Inspektor zufällig hierher kommen sollte, kann er weder Sie noch David erkennen. Ja. Und falls Sie einen Ton von sich geben, dann ist es um David geschehen, verstehen Sie? Glauben Sie mir, darauf kommst du jetzt auch nicht mehr an. Und mir auch nicht, Ihnen eine Ätherflasche ins Gesicht zu schütten. Das soll gut für die Kosmetik sein. Herr Doktor, da ist der Inspektor am Dienst. Er will sich hier mal umsehen. Ja, oh, tatsächlich, eine Operation. Allerdings, ich mache Sie darauf aufmerksam, Sie tragen die Verantwortung, wenn durch Ihr Eindringen irgendetwas schiefgehen sollte. Jetzt gehen Sie bitte. In einer Stunde bin ich zu sprechen. Das Skalpell bitte. Halt, halt. So nicht. Wer ist der Patient? Das geht Sie nichts an. Verdammt, hören Sie mit der Komödie auf. Nehmen Sie die Hände hoch. Inspektor, das auf dem Tisch ist David und... Oh. Nein, nicht! Keine Angst, hat ihn schon. Biest, Herr Tolle, nicht dir... Vorsicht, Jun! Aufpassen auf Carol, sie hat die Ätherflasche. Das auch noch. Fenster auf, schnell! Sonst liegen wir alle gleich hier rum. So, jetzt rein man hier rein. Nehmen Sie das Gesindel fest. Auch die hübsche Dame, die am Boden liegt. Wollte die Ätherflasche über den Patienten gießen. Bolton hat sie aus der Hand geschlagen. Der liegt da, unter dem Operationstisch. Leicht narkotisiert. Gott sei Dank, Inspektor. David, ist noch nichts passiert. Das war aber auch im letzten Augenblick. Hallo, wer kommt denn da? Das ist Meister! Vorsicht, er ist gemeingefährlich. Vorsicht, Inspektor! Ah, da ist er ja. Inspektor, Inspektor, schützen Sie mich, der ist wahnsinnig. Sperren Sie ihn ein. Ja, nein, halt. Auf nein. Diesen Augenblick habe ich mich schon lange gefreut, Dr. Wetsch. Nein, aber so halten Sie doch, Inspektor. Meine Herren, ich habe ein Recht auf Polizeischutz. Stopp! Das genügt! Weg mit ihm. Das bisschen Angst genügt. Oh Gott. So, jetzt wird hoffentlich Ruhe sein. Was ist mit Wetsch? Nur K.O., Inspektor. Ich glaube, wir müssen allmählich einen Krankenwagen mit tragbaren anfordern. Kommt mir auch so vor. So, von Männers, wir können jetzt den Schauplatz wirklich verlassen. Die Aufräumungsarbeiten werden auch ohne uns erledigt. Herr Inspektor, was soll mit dem hier geschehen? Das soll Meister sein. Das ist Meister. Wetsch hat ihn systematisch rauschgiftsüchtig gemacht. Ah, um ihn in der Hand zu haben. Ich bin unschuldig, aber ich will meine Spritze. Vorsicht. Meine Spritze, ich halte es nicht mehr aus. Das werden wir feststellen. Schaffen Sie ihn in die Krankenabteilung des Untersuchungsgefängnisses. Fetch auch. Seine Tochter und Roden schaffen Sie runter in die Halle. Mit denen möchte ich mich noch unterhalten. Klar, Masters? In Ordnung, Inspektor. Also alles, was recht ist. Besonders schön sehe ich nicht aus. Nein, das kann man nicht behaupten. Dann mach dir nichts draus, David. Ich habe Männer mit Glatzen sehr gern. Ja, vielleicht kann ich mich als Jule Brynner-Double engagieren lassen. Oder so etwas. Das wäre keine schlechte Idee. Jedenfalls nicht so gefährlich wie Amateurdetektiv. Danke. Davon habe ich wirklich vorläufig genug. Was ist übrigens jetzt? Wie geht's Wetsch? Ja, bis zur Verhandlung ist er bestimmt wieder ganz gesund. Gehirnerschütterung, glaube ich. Ja, und Carol und Roden? Ja, die warten schon darauf, sie noch mal zu sehen. Ah. Masters? Inspektor? Roden und Fräulein Fetch, sagen Sie ihn, wir lassen bitten. Was ist übrigens mit Meister? Ja, das wird ein schwieriger Fall. Falschgeldherstellung unter Zwang oder unter Rauschgift. Na, also ich bin froh, dass ich kein Jurist bin. Ah, da kommen ja die Herrschaften. Dürfen wir sitzen bleiben, Carol? Führen Sie sie da hinüber, Master. So, Sie können sich sogar setzen. Nun, haben Sie vielleicht irgendwelche Fragen an uns? Ich möchte nur wissen, wer mich außer Gefecht gesetzt hat. Wenn Sie nachträglich gestatten, das war ich selbst. Aha. Oben, als vorhin der Tanz losging. Sie hatten eine Pistole aus der Tasche gezogen und gegen sowas bin ich allergisch. Also von der Polizei geschlagen? Na, das wird ein Nachspiel haben. Sicher, ich werde mich um einen Rechtsanwalt bemühen müssen. Mach dich doch nicht lächerlich, Roden. Wir sind hier in einer verdammt dummen Lage. Ach, wenn ich das geahnt hätte. Ach, nun sagen Sie nur, Sie haben von nichts etwas gewusst. Alles aus Mitleid für den armen Ihren Vater. Ja, was ist mir denn anderes übrig? Ich habe sogar Vater überredet, dich am Leben zu lassen. Ach, als Versuchskaninchen für eine Gehirnoperation. Ich danke. Sind Sie bereit, jetzt eine Aussage zu machen, Fräulein Fetch? Selbstverständlich. Endlich darf ich reden. Endlich ist die Zeit der Angst vorbei. Ich war ja nur ein ahnungsloses Werkzeug. Ha! Was finden Sie daran so komisch, Roden? Ja, nichts. Ahnungsloses Werkzeug, das gefällt mir. Hören Sie nicht auf ihn. Er war noch schlimmer als Vater. Aha, großartig, wirklich. Wenn Sie mir endlich erzählen würden, was da so lustig ist. Ich möchte gerne mitlachen. Also, Fräulein Fetch. Ja. Sie hatten von nichts eine Ahnung, das ist interessant. Warum hatten Sie dann aber Angst? Und woher wissen Sie, dass Roden der Schlimmere war? Was ist denn? Ach, Bolton aus der Narkose erwacht. Was bringen Sie denn da? Das ist der Koffer. Der Koffer. Ach, der Koffer. Wohl der, den Sie damals am Kanal fanden. Ja, genau. Der. Ja. Ja, und den machen Sie mal auf, ja? Nein, ich, Ich werde es Ihnen, es wird Ihnen leid tun. Warum? Was ist denn drin? Machen Sie ruhig auf, es passiert nichts. Soll ich aufmachen? Was, das machen Sie auf. Oh, Höllenmaschine ist bestimmt keine drin, das wäre ja völlig abwegig. Donnerwetter. Ja, das genügt fürs Erste. Ganz hübsche Menge Geld. Noch dazu nicht einmal Falschgeld. Oh, da ist ja noch was. Ein Messer? Mit dem wurde Reit umgebracht. Woher wissen Sie das? Hier sind noch Handschuhe. Damenhandschuhe. Die gehören Carol. Die kenne ich. Vorsicht, Sie will weg. Da bleiben. Au! Mein Arm! Au! Gut, Wolken. Schaffen Sie sie raus, Master. Gott, Gott. Das war ein gefährliches Luder. Ja. Kratzt und beißt. Und sticht. Das ahnungslose kleine Werkzeug. Wollen Sie damit sagen, dass sie Reit umgebracht hat? Ja, das will ich sagen. Es musste durch irgendjemand geschehen, der Reit kannte. Und es musste blitzschnell gehen. Die Präzisionsarbeit. Erinnern Sie sich, Inspektor? Allerdings. Und das hat Carol getan? Ja. Sie ist ausgebildete Krankenpflegerin. Sie war an Chirurgie sehr interessiert. Ach, daher Ihre Kenntnisse. Sie hat sich selbst angeboten. Sich angeboten, mein Gott. Oh, von der könnte ich Ihnen ganz andere Dinge erzählen. Sie hat im Lagerhaus auf Reit gewartet. Natürlich fasste der keinen Verdacht. Und als er ihr einen Moment den Rücken zudrehte, war es geschehen. Dann packte sie den Koffer und haute ab. Durch den Hinterausgang. Herumschleppen konnte sie ihn natürlich nicht. Drum hat sie ihn in den Kanal versenkt. Greenberg und Joe sollten ihn abholen. Danke, von da ab kennen wir die Geschichte ziemlich genau. Wieso sind Sie eigentlich draufgekommen, dass wir hier sind, Inspektor? Nun, als ich Fräulein Manners und Carol sah, da fiel mir das Aussehen auf. Und ja, dann die Geschichte mit Paris, die war sehr, sehr fadenscheinig. Ja, da hat das blöde Luder die Nerven verloren. Außerdem hatte Wetsch ganz schöne Schulden bei Greenberg und so weiter und so weiter. Naja, 2 und 2 kann sogar die Polizei zusammenzählen, oder? Wir haben Ihnen einiges zu danken. Ja, beruht auf Gegenseitigkeit. Wer hätte das gedacht? Carol, eine Mörderin. Ich habe das schon zu Anfang gesagt. Eine Frau, die so einen Zobel trägt, die ist zu allem fähig. Na geh, es war doch pure Eifersucht. Ach, hör auf. Sie war eine attraktive Nebenbuhlerin. Oh, Eifersucht? Wozu denn? Aus Männern mit solchen Glatzen mache ich mir sowieso nichts. Geh doch zu deiner Carol. So, und vorhin hast du gesagt, ich soll... Ja, ich glaube, Bolton, wir können jetzt hier gehen. Diese Gespräche müssen nicht ins Protokoll. Nein, wirklich. Wie ist das, David? Wollen Sie künftig auch ohne Haare Detektiv spielen? Ja. Wer den Schaden hat und so weiter und so weiter. Ich muss doch noch mal in den Spiegel schauen. Ist das denn wirklich so schlimm? Oh, gar nicht schlimm, Schätzchen. Glatt und rund wie... Um Himmels Willen, da fällt mir etwas ein. Ja, was denn? Mein Billardwettkampf. Ich muss ihn heute Abend spielen. Schatz, los, wir müssen uns beeilen. Ja. Sie hörten Gefährliches Geld von Edward J. Mason, Teil 4, Die Operation, aus dem Englischen von Dominika von Meidell. Es sprachen David Conway, Ernst Stankowski, Pat Manners, Bruni Löbel, Dr. Wetsch, Friedrich Domin, Carol Wetsch, Kerstin Deana, Roden, Erwin Faber, Inspektor James, Siegfried Lowitz und viele andere. Komposition Walter Popper, Regie Walter Netzsch, Produktion Bayerischer Rundfunk 1961.